بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على سوق بيت الله دم هاند فيلتن ان الله زيون هاين بمهد سجكايتنا في محمد صلى الله عليه وسلم. Wir kommen inshallah zu einem neuen Thema. Es lautet auf Arabisch das Bab Maja'a fil Musawwirin. Und es geht darum, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat und was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat in Bezug auf die Bildhauer. Das heißt, Leute, die Bilder machen. Ja? Und das ist inshallah unsere drittletzte Sitzung in Bezug auf Tawhid. Dann sind wir inshallah ta'ala fertig. Ich versuche das so einzuteilen, dass ich heute ein Drittel von dem mache, was noch übrig bleibt. Zunächst einmal lesen wir auf den ersten Hadith. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, ich lese auf Arabisch erstmal, ja. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala Allah ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُ ذَرَّهُ أَوْ لِيَخْلُقُ حَبَّهُ أَوْ لِيَخْلُقُ شَعِيرَهُ. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte in einem Hadith, er sagte, Allah der Erhabene hat gesagt, also haben wir einen Hadith Qudsi, ja, wer ist ungerechter als jemand, der etwas erschaffen will, so wie ich es erschaffen habe? So soll er doch wenigstens eine Ameise erschaffen oder soll er doch wenigstens versuchen, also ein Korn zu erschaffen oder ein Gerstenkorn. Dieser Hadith ist bei Al-Bukhari und bei Muslim überliefert. Was hat dieses Thema zunächst einmal zu tun mit At-Tawhid? Ganz einfach. Der Zusammenhang ist, dass das Erschaffen, Al-Khalq, ist eine Eigenschaft Allahs. Und wenn jemand versucht, etwas zu erschaffen, so wie Allah subhanahu wa ta'ala es erschaffen hat, dann macht er Allah subhanahu wa ta'ala diese Eigenschaft streitig. Das heißt, er will damit sagen, nicht nur Allah kann erschaffen, sondern ich kann auch etwas erschaffen. Man versucht Allah nachzuahmen und das ist eine Art Schirk in Bezug auf Ar-Rububiyyah. Weil bei Ar-Rububiyyah geht es ja um die Taten Allahs und die Schöpfung ist eine Tat Allahs. Zunächst einmal sagt der, Allah sagt in diesem Hadith Qudsi, wer ist ungerechter als jemand, der versucht, etwas zu erschaffen, wie ich es erschaffe? Jetzt könnte man sich die Frage stellen, es gibt mehrere Ayat, in denen Allah subhanahu wa ta'ala diesen Ausdruck verwendet. Wer ist ungerechter als jemand, der das und das macht? Und normalerweise, die Antwort ist eine rhetorische Frage. Ich frage, wer ist ungerechter als das? Die Antwort lautet niemand. Das ist der Ungerechteste überhaupt. Und wie kann man jetzt diesen Hadith in Einklang bringen mit den anderen Ayat, wo Allah subhanahu wa ta'ala auch sagte, wer ist ungerechter, als wer das und das macht. Und dann ist es was ganz anderes. Zum Beispiel gibt es eine Ayat in Surat Al-Baqarah 114, dort heißt es, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Wer ist ungerechter als jemand, der, also sinngemäß, den Leuten verweigert, in die Moscheen Allahs zu gehen? Und da lautet ja dann auch die Antwort, niemand. Ja, das ist eine rhetorische. Und so weiter gibt es noch eine als letztes Beispiel, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Das heißt, wer ist ungerechter, als wer über Allah eine Lüge ersinnt? Und die Antwort ist von mehrererlei Hinsicht. Die erste Antwort, die man darauf bringen kann, ist ganz einfach, dass speziell in unserem Beispiel, wer ist ungerechter als jemand, der versucht, etwas zu erschaffen wie Allah? Dann sagen wir, ja, natürlich, weil es eine Form von Ashirk. Und Ashirk ist die schlimmste Sünde, die man sich vorstellen kann. Und anders könnten wir sagen, diese Ausdrücke, wer ist ungerechter als jemand, der das und das macht, bedeutet, das gehört zu den größten Ungerechtigkeiten. Ja, wenn wir sagen, ihr wisst, die Sünden sind von dreierlei Art. Es gibt die großen Sünden, es gibt die kleinen Sünden und es gibt die sehr großen Sünden. Ja? Und mit sehr großen Sünden meine ich jetzt in diesem Fall die Sünden, die einen aus dem Islam rauswerfen. Okay? So. Und jetzt Auch die Ungerechtigkeit ist das Gleiche. Es gibt kleine Formen von Ungerechtigkeit, es gibt große Formen von Ungerechtigkeit, Riba, Zins, eine große Form von Ungerechtigkeit, und es gibt die größte Form der Ungerechtigkeit, Ash-Shirk, wie es im Koran wortwörtlich auch bezeichnet worden ist. In Surat Luqman heißt es, Inna Shirka la Zulmun Azim. Die Beigesellung, Ash-Shirk, ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Ja? Das heißt, jemand, der so etwas macht, Bilder macht, oder jemand, der Leute davon abhält, in die Moscheen Allahs zu gehen, oder jemand, der über Allah lügt, das alles gehört zu der größten Form von Ungerechtigkeit. Fertig. Ja? Aber dass es zwischen diesen Formen Ungerechtigkeit Unterschiede gibt, ist klar. Auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Das heißt, soll ich euch nicht verkünden, was die größten der großen Sünden sind? Und er erwähnte darunter Ash-Shirk. Ja? Und auch der Ungehorsamkeit den Eltern gegenüber. Und das ist ja kein Kufr. Die Ungehorsamkeit den Eltern gegenüber ist kein Kufr. Aber es ist eine große Sünde und nicht nur irgendeine, sondern die größten der großen Sünden. Ja? Und auch Falschzeugnisaussage, ja, etwas zu bezeugen und dabei zu lügen. Ja. Also das ist die das Antwort darauf, damit man nicht in Verlegenheit kommt und fragt, wie könnte man da diese Sachen in Einklang bringen. Ja, ganz einfach. Das ist einer von den Beispielen, liebe Geschwister, öfter wenn man den Koran liest und oder Hadithe liest, dann manchmal denkt man, es gibt einen Widerspruch, aber der Widerspruch hat bestimmte Gründe. Entweder eine Person hat nicht genug Wissen, weil sie sieht den Widerspruch, sie kann ihn aber nicht lösen, weil sie nicht genug Wissen hat und nicht die Möglichkeit hat, eben Wissen zu erlangen. Der zweite Grund kann sein, eine Person hat nicht genug Wissen und tut aber auch nichts dafür. Das heißt, er fragt auch nicht nach, um diesen Widerspruch zu lösen und er denkt, es gibt einen. Und der dritte Grund kann sein, eine schlechte Absicht. Manche Leute wollen Widersprüche sehen und die interessiert nicht die Wahrheit, sondern interessiert es zum Beispiel, irgendeinen Fehler aufzuzeigen im Koran oder irgendeinen Fehler aufzuzeigen in der authentischen Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wer ist ungerechter als jemand, der etwas erschaffen will, so wie ich es erschaffen habe? Und dann sagt er, so sollen sie doch eine kleine Ameise versuchen zu erschaffen. Das Wort Dharra auf Arabisch hat mehrere Bedeutungen und manche sagen, gemeint ist, wie heißt es, also manchmal heißt es im Koran, ja, da heißt es, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Das heißt, wer Gutes tut im Gewichte eines Stäubchens, der wird es sehen. Und wer Schlechtes tut im Gewichte eines Stäubchens, der wird es sehen. Und der Gelehrte sagt, hier ist damit aber nicht das gemeint, sondern hier ist damit gemeint, die kleine Ameisen. Ja, das heißt, wenn jemand schon nicht ein Bild machen kann, ein Bildnis machen kann, ein Bild hauen kann, was genau damit gemeint ist, werden wir gleich sehen, Charles, aber wenn jemand schon nicht eine Statue eines Menschen machen kann, komplett, dann soll er doch wenigstens erstmal versuchen, eine Ameise zu erschaffen, bevor er versucht, ein Geschöpf wie einen Menschen nachzumachen. Manche Leute sagen, nur als nebenbei, manche Leute sagen, hier ist mit Dharra ist Atom gemeint. Also sollen sie doch ein Atom erschaffen. Aber das ist natürlich falsch, weil dieser Begriff Atom im Arabischen für Dharra wurde erst später eingeführt. Den gab es ja früher noch gar nicht so. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht die Sahaba in arabischer Sprache an, da kann es nicht sein, dass er von atomarer Kernspaltung mit ihnen spricht. Ja, das kann nicht sein. Aber das sowas Seltsames gibt es manche Leute, wenn sie davon sprechen. Und dann sagen sie, guck mal, gibt es im Koran einen Beweis, dass es Atome gibt und weiß ich was. Ja. Den Begriff haben wir dafür verwendet. Ja. Also, erst einmal, wenn du schon nicht imstande bist, ein Bild zu machen von einem Menschen, dann versuch doch wenigstens erstmal von einer Ameise, sagt Allah. Du kannst es also auch nicht. Und wenn du das nicht kannst, dann versuch doch wenigstens ein Korn zu erschaffen. Und der Wechsel von einer Ameise zu einem Korn ist was? Der Wechsel zwischen etwas, was Seele hat und was keine Seele hat. Also wenn du schon nicht eine Sache, du kannst nichts erschaffen mit Seele, dann versuch mal wenigstens etwas zu erschaffen, was keine Seele hat. Auch das wirst du nicht hinkriegen. Oder eine Gerste als spezielle Form von diesem Korn. Jetzt gibt es Leute, die sagen, Heutzutage gibt es genmanipulierte Samen, Körner, ja, und die kann man tatsächlich genmanipulieren. Und dann kommt die Frucht doppelt so groß hervor wie vorher. Oder sie ist zum Beispiel resistent gegen bestimmte, ja. Oder sie machen sie, und dann machen sie sie sogar absichtlich so, dass sie natürlich keine Samen produzieren, keine fruchtbaren Samen. Ja. Das heißt, die Firmen, die stellen Samen her von irgendeiner bestimmten Pflanze. Und diese Samen, wenn man sie sät, da kommen Pflanzen raus, die sind ertragreicher. Die bringen viel mehr Ertrag. Aber wenn du jetzt von dieser neuen Pflanze, die jetzt gekommen ist, einen Samen nimmst und versuchst, ihn zu setzen, das geht nicht. Die sind dann so, manipuliert, dass die Samen, die dann wiederum kommen, keine Pflanzen mehr erzeugen können. Geht nicht, ja. Der Sinn natürlich ist ein wirtschaftlicher Aspekt, unter anderem. Man will natürlich nicht, dass die Leute wieder die Samen kaufen. Ja, wenn du die Samen schon hast, wirst du sie nicht mehr kaufen. Das ist ein Aspekt, aber es gibt auch noch einen wichtigen anderen, schönen Nebeneffekt. Wallahu a'lam, ich meine, dann würde sich diese ganzen Samen miteinander vermischen auf der Welt, und das wäre ein Problem auch, ja, wenn man da, Allah weiß, welche Konsequenzen solche genmanipulierten Sachen haben könnte, und so geht man der Sache schön sicher aus dem Weg. Aber ich denke, dass der wirtschaftliche Aspekt schon eine große Bedeutung hat, wenn nicht sogar eine größere. Die Antwort natürlich jetzt, das ist keine Schöpfung. Das ist überhaupt keine Schöpfung. Das hat überhaupt nichts mit Schöpfung zu tun. Das hat zu tun mit Manipulierung von Genen. Ja, weil die Schöpfung beinhaltet übrigens nicht nur die Gene, die haben sie auch nicht selbst erschaffen, sondern die sind da und sie manipulieren sie. Sie lernen praktisch, wie hat Allah das da gemacht, diese Struktur. Ja? Die Gene sind die Erbinformationen, die stehen also im Kern, im Zellkern. Und da gucken sie nach, wie hat Allah das gemacht, und sie lernen es und dann manipulieren sie es nach den Gesetzen Allahs. Und danach machen sie nichts anderes, als dass sie es auch wieder in den Boden reinstecken und warten darauf, dass Allah es erschafft. Dass Allah diese Pflanze wieder erstehen lässt, ja. Das heißt, es hat überhaupt nichts zu tun mit erschaffen. Auch nicht die Sache mit Klonen, wie manche Leute denken. Klonen heißt auch nichts anderes, als dass man, ganz grob von einem Menschen eine Zelle nimmt und diese Zelle, diploiden Chromosomensatz, das heißt, jeder Mensch hat einen doppelten Chromosomensatz, ja, 46 Chromosomen hat man. Und dann macht man daraus wieder die Hälfte, 23. Und was macht man dann? Ja, dann nimmt man eine Eizelle von einer Frau und die hat so nur 23 und macht die anderen 23, die man von dir genommen hat, dazu. Und dann man nimmt nicht die 23 von der Frau, sondern man nimmt gleich 46 von dir, packt sie in eine Eizelle von einer Frau und das war's, ja. Und dann entsteht der gleiche Mensch, wie du vorher warst, weil du die gleichen Informationen drin hast in dieser Eizelle, wie der Mensch gehabt hat, ja. Und das ist auch keine Schöpfung, sondern das nennt man einfach transportieren, sonst mehr nicht. Und danach ist Allah derjenige, der dieses Geschöpf erschafft. Hat aber beim Menschen, soweit ich weiß, noch nicht funktioniert. Aber hat natürlich schon bei diesem Schaf da funktioniert. Wie dem auch sei, es ist keine Schöpfung, sondern es ist nichts anderes als eine Manipulation. Eine Schöpfung würde bedeuten, man gibt dir nichts und jetzt machst du was. Das bedeutet Schöpfung. Ja. So, aus diesem Hadith Qudsi lernen wir, dass Bilder haram sind. Logisch, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wer ist ungerechter als jemand, der so etwas macht? Es gibt verschiedene Arten von Bildern und wichtig ist, die Illa, der Grund, warum das verboten ist, ist, weil eine Person, die Bilder macht, sie versucht, Allahs Schöpfung nachzumachen. Das ist die Illa an der Sache. Das heißt, das ist der Grund, warum die Sache haram ist. Es gibt mehrere Formen von Bildern. Es gibt Bilder, die dreidimensional sind. Man sagt, anders ausgedrückt, Bilder, die Schatten haben. Gemeint ist Bilder, die dreidimensional sind. Ja? Die einen Körper haben. Man nennt sie Statuen eigentlich auf Deutsch. Das heißt Statuen, wie zum Beispiel ein Mensch oder ein Tier, ein Löwe oder was auch immer. Soweit uns bekannt ist, sagt der Gelehrte, sind alle Ulama sich darüber einig, dass solche Bilderarten verboten sind. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist, wenn jemand kommt und sagt, ich hau jetzt ein Bild, also er nimmt einen Stein und einen Meißel und einen Hammer und macht daraus irgendeine eine Figur. Ja? Jetzt sagt die Person, ja, Moment mal, also ich habe überhaupt nicht beabsichtigt, Allahs Geschöpf nachzumachen hier. Also ich wollte eigentlich nur eine Statue machen, einen Mensch und so. Ich wollte aber jetzt nicht Allahs Schöpfung nachahmen. Ja? Dann lautet die Antwort darauf ganz einfach, selbstverständlich wolltest du der Schöpfung Allahs nachahmen. Weil hier, liebe Geschwister, die Absicht spielt keine Rolle. Die Absicht spielt keine Rolle. Jeder Mensch, der ein Bild macht, macht es so nach, wie es schon ist. Du kannst nicht sagen, ich habe nicht diese Absicht gehabt. Es kann sein, im Herzen war sie, aber deine Tat ist so. Du versuchst, wenn du ein Bild haust von irgendeinem Menschen, den du kennst, dann versuchst du es so zu machen, wie der Mensch ist. Logischerweise, weil wenn du es nicht so machst, dann wird niemand erkennen, dass du den Menschen danach abbilden wolltest. Ja? Das heißt, die Absicht spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Das ist das Gleiche, wie zum Beispiel jemand Kleider an, die eindeutig Kleider sind, die eigentlich nur die Kuffar anziehen. Er macht den Kuffar nach in dieser Hinsicht. Und er sagt dann, ja Moment, das habe ich aber gar nicht beabsichtigt. Ich habe eigentlich nur die Kleider angezogen, weil die mir gefallen. Kann sein. Aber trotzdem, die Nachahmung hat schon stattgefunden. Denn der Grund, warum es verboten ist, ist die Nachahmung. Und deine Absicht spielt keine Rolle. Deine Absicht macht die Sache schlimmer oder besser. Aber die Absicht spielt in diesem Fall dafür, dass es verboten ist, keine Rolle. Weil der Sinn ist ja, dass wenn man dich sieht, dann soll man dich als Muslim erkennen. Und wenn man dich sieht und man erkennt dich als Kafir, das ist ein Problem. Ja? Und dann ist das Verbot, gilt das, egal ob deine Absicht dafür da war oder deine Absicht überhaupt nicht da war. Das gleiche gilt für die Haare oder für sonst irgendetwas. Die zweite Art von Bildern sind, was man vielleicht nennt als zweidimensionale Bilder. Ja? Deswegen habe ich auch am Anfang den Hadith gleich übersetzt, soweit ich mich erinnern kann, als Bild, jemand, der ein Bild macht, aber gemeint ist die Bildhauer. Es geht hier um Bildhauer, das ist eindeutig eine dreidimensionale Angelegenheit. Jetzt geht es um die zweidimensionalen Angelegenheiten. Jemand, der aber hier zeichnet. Er zeichnet ein Bild von etwas. Wenn er ein Bild zeichnet von etwas, was eine Seele hat, das heißt ein Mensch oder ein Tier, dann ist es auch haram nach der richtigeren Ansicht von den Ulama, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal zu Aisha radiallahu anha gegangen ist in ihr Haus oder in sein Haus und dann hat er eben gesehen, dass sie ein Polster gemacht hatte oder gekauft hatte. Sie hatte ein Polster gekauft, damit er sich darauf hinsetzen kann. Und dieses Polster hatte Bilder drauf gehabt. Und die sind also, Polster sind auf dem Bild. Es ist nicht mehr dreidimensional, das ist zweidimensional. Hat keinen Schatten mehr. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist darüber zornig geworden. Und Aisha radiallahu anha hat das in seinem Gesicht gesehen. Und dann sagte sie, was habe ich für eine Sünde begangen? Ich mache Tauba zu Allah und seinem Gesandten. Was habe ich für eine Sünde begangen? Und sie sagte zu ihm, ich habe es gekauft, damit du dich darauf hinsetzen kannst. Ich habe es gekauft, damit du dich darauf hingesetzen kannst. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, inna ashaba hadhihi suwar yu'adhabuna yawm al-qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Diejenigen Leute, die solche Bilder machen, sie werden am jüngsten Tag bestraft werden. Es wird zu ihnen gesagt werden, macht das, was ihr erschaffen habt, lebendig. Das heißt, ihnen wird befohlen, dass sie eine Seele einhauchen sollen in diese Bilder, die sie gemacht haben, und dazu werden sie nicht imstande sein. Und das ist eine und Allah subhanahu wa ta'ala alleine weiß, was er mit diesen Menschen machen wird. Dieser Hadith ist bei Bukhari und auch bei Imam Muslim rahimahullah. Da in dieser Angelegenheit gibt es eine zweite Ansicht. Und die zweite Ansicht, manche Gelehrte erlauben das. Sie erlauben, dass man solche Bilder, die eine Seele haben, mit der Hand zeichnet. Und sie stützen sich auf eine Überlieferung, die ich, liebe Geschwister, euch wie folgt zusammenfassen möchte. Und zwar, ich lese auf Arabisch eben erstmal vor. An Zayd ibn Khalid, an Abi Talha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal, innal malaikata لا تدخل بيتا فيه صورة. وقال بصر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيبي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه ألم يخبرنا زيد عن المصور يوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب. Dieser Hadith folgendes: ein Mann namens Zayd. Das ist eine Überlieferung jetzt, okay? Bei Bukhari und bei Muslim. Darauf schützen sich also diejenigen, die gesagt haben, dass Bilder, wenn man sie zeichnet, halal sind. Zayd überliefert über Abu Talha radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Wahrlich, die Engel gehen in kein Haus, in dem sich Bilder gibt, befinden. Die Engel gehen in kein Haus, in dem sich Bilder befinden. Dann sagte ein Überlieferer, der heißt Busr, Wurscht, ja, aber der heißt Busr. Nicht Busr, Wurscht, der heißt Busr. Also der hat dann gesagt, Zayd, der uns diese Überlieferung erzählt hat, also Busr überliefert über Zayd, hört diese Geschichte von Zayd. Und Zayd überliefert über Abu Talha radiallahu anhu, ja. Busr sagt jetzt, eines Tages war Zayd, der uns diesen Hadith erzählt hat, krank. Dann haben wir ihn zu Hause besucht und fanden, dass auf seinem Vorhang Bilder sind. Dann sagte Busr zu einem anderen Mann, Ubaidullah al-Khawlani, und die beiden waren dabei, als Zayd diese Geschichte erzählt hat. Das heißt, Busr und Ubaidullah waren da, als Zayd diesen Hadith erzählt hat. Und die haben sich gewundert, weil wie kann es denn sein, dass Zayd einen Hadith erzählt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo solche Bilder verboten sind, und nachher macht das selbst. Und dann antwortet darauf Ubaidullah, der auch anwesend war, als Zayd diese Geschichte erzählt hat: hast du nicht gehört, wie er gesagt hat, es sei denn, es ist etwas Gemaltes auf Kleidern? Hast du nicht mitgekriegt, als er gesagt hat, es sei denn, es handelt sich um etwas, das heißt wortwörtlich Geschriebenes oder Graviertes oder so, etwas Gemaltes auf Kleidern? Ja. Und deswegen, darauf schützen sich diejenigen, die das gesagt haben. Und wie können wir die Hadithe in Einklang miteinander bringen? Dazu gibt es mehrere verschiedene Antworten, die es darauf gibt, weil wir müssen uns klar machen, dass der erste Hadith eindeutig ist. Der erste Hadith ist eindeutig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat solche Bilder auf dem Polster gesehen. Das sind gezeichnete Bilder auf zweidimensional. Und dann hat er die Sache verboten. Und hat gesagt, dass die Leute bestraft werden, die am Qiyamah für so etwas, wenn sie so etwas tun. Und die erste Antwort ist, dass die Aussage von, in diesem zweiten Hadith, illa raqman fi thawb, es sei denn, es handelt sich um etwas auf ein Kleidungsstück gemaltes, ist nicht klar, dass es die Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Ja? Das heißt, es kann genauso gut sein, dass es mauquf ist, und kann auch genauso gut sein, dass es sogar die Ansicht von Zayd ist, dass er diese Sache sagt. Es ist nicht klar, aus dem Hadith geht nicht klar hervor, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sache gesagt hat, wallahu a'lam. Die erste Sache, die zweite Antwort darauf ist, dass es sich bei dieser Ausnahme handelt um Dinge, die man zeichnen darf. Das heißt, als würde er sagen, du darfst allerdings Dinge zeichnen, die keine Seele haben. Ja, das ist die zweite Antwort auf diesen Hadith. Und es gibt noch die dritte Ansicht, dass eben der Sahabi, der das erzählt hat, oder Zayd, wie auch immer, wer diese Antwort gegeben hat, das ist das Wissen, was ihn erreicht hat. Ansonsten, der Aisha radiallahu anha hat uns klar den anderen Hadith überliefert, dass die Sache verboten ist. Der dritte Fall ist, dass es sich handelt um Fotografien, ja, dass es sich handelt um Fotografien, und das ist eine neue Angelegenheit, wo es dann auch verschiedene Ansichten gibt unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Die erste Ansicht ist, dass sie gesagt haben, dass mit den Fotografien verhält sich genauso wie mit den gezeichneten Bildern, und sie sagen, dass das Foto, das mit einer Kamera gemacht wird, noch viel ähnlicher ist der Schöpfung Allahs und deswegen noch viel eher verboten sein muss. Und die zweite Ansicht ist, dass die Fotografien mit Fotoapparaten halal sind und nicht in das Verbot fallen, das der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgesprochen hat, mit der Begründung, dass erstens der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses gar nicht gemeint haben kann, weil es damals noch gar nicht gegeben hat. Und die zweite Antwort darauf lautet: Es stimmt zwar, dass diese Bilder noch viel echter sind, das ist wahr. Aber wenn wir uns nochmal daran erinnern, was der eigentliche Grund, die eigentliche Ursache ist, warum solche Sachen verboten sind, dann werden wir uns daran erinnern, was war es? Es war die Tatsache, dass man etwas versucht nachzumachen, was Allah erschaffen hat, richtig? So. Aber du kannst niemals, wenn du, wie heißt es, ein Buch nimmst, wo jemand mit schöner Schrift, du hast irgendeinen Zettel, wo jemand eine schöne Schrift hat und etwas geschrieben hat. Und du legst es auf den Fotokopierer und dann kommst du mit einer Kopie von dieser schönen Schrift. Und dann könnte niemand sagen, MashaAllah, du hast aber echt schön gezeichnet. Nein, er hat kopiert. Er hat niemand kopiert. Und das war auch keine künstlerische Fähigkeit dahinter. Überhaupt gar nichts. Es war eine Kopie, sonst gar nichts. Ja? Und das Gleiche verhält sich mit den Bildern, wenn man die Sache sich verinnerlicht, liebe Geschwister. Jeder von uns weiß, dass eine Kamera ist einfach prinzipiell so aufgebaut, dass man einen Fotofilm hat und dann macht man diese Linse kurz auf. Wenn die Linse länger auf ist, dann geht's nicht. Ja? Die Linse darf nur kurz auf sein, damit eben Licht einfällt auf die Fotoplatte. Und dann wird sozusagen das Bild auf der Fotoplatte eingraviert. Und deswegen muss auch, wenn man den Film nachher entwickelt, muss in einem dunklen Raum geschehen. Weil wenn anderes Licht einfällt auf die Fotoplatte, dann wird dieses Bild ja wieder verwischt. Ja? Und das ist nichts anderes. Das heißt, man lässt Licht auf die Fotoplatte fallen. Okay? Und dadurch ist das Bild jetzt auf der Fotoplatte aufgenommen. Ja? Und hier ist auch überhaupt keine künstlerische Fähigkeit dahinter. Gar nicht, sondern Licht, was Allah erschaffen hat, lässt du, es prallt von uns ab und geht auf die Fotoplatte und dadurch werden wir darin eingraviert, ja. Und auch da, wo ist da die künstlerische Fähigkeit? Niemand würde jemals zu einem Fotografen sagen, wow, das hast du aber echt toll gezeichnet, dieses Bild, ja. Sondern man würde zu ihm sagen, das hast du gut fotografiert, meinetwegen. Im Sinne von, du hast die Lichteffekte gut berücksichtigt, du hast für einen schönen Hintergrund gesorgt, aber wie gesagt, die Zeichnung dieses Menschen, die er da fotografiert hat, das ist überhaupt nicht im Ermessen des Künstlers. Dann sagen diejenigen, die trotzdem der Ansicht sind, dass es verboten ist, sagen, ihr vergesst dabei die ganzen Leute, die sich zusammengetan haben, um dieses Gerät überhaupt zu erzeugen, dieses Gerät überhaupt herzustellen. Das ist richtig. Diese Leute haben, das sind vielleicht hunderte von Leute, die bei so einer Produktion beteiligt sind, bis eine Fotokamera da erstellt worden ist. Aber das hat nichts zu tun damit, dass sie der Schöpfung Allahs nachmachen. Überhaupt nichts. Denn sie haben, was haben sie denn erarbeitet? Sie haben erarbeitet, dass Licht möglichst effektiv auf eine Fotoplatte geht, so dass man dieses Bild nachher verwenden kann. Okay? So. Das heißt, es hat überhaupt nichts mit dem Thema eigentlich zu tun. Als nächstes sagen diejenigen, die diese Bilder verbieten, sie sagen, wenn ihr Fotobilder erlaubt, was haltet ihr denn von folgender Situation? Ihr seid ja alle der Meinung, dass Statuen haram sind. Statuen, dreidimensionale Statuen von Lebewesen sind haram. Da gibt es also kennen wir keine Meinungsverschiedenheit darüber. Dann sagen sie, stellt euch vor, jemand würde ein Gerät entwickeln, bei dem du auf den Knopf drückst, und da kommt daraus eine Statue. Ja, da kommt daraus eine Statue. Und also sie wollen darauf hinaus, dass nur weil es sich um einen Knopfdruck handelt, heißt es nicht, dass es halal ist. Richtig? Ja. Und wenn man sich die Sache verinnerlicht, kommt man zu einem ganz einfachen Urteil in Bezug auf diese Idee, die sie voranbringen. Ihr kennt vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das haben wir früher auch mal gehabt, es gibt ein Spielzeug, da ist eine Glasplatte und da sind ganz viele Nägel drin. Und diese Nägel, die kann man verschieben, so hoch, also waagerecht verschieben. Okay? Und wenn du die Nägel alle rausmachst, also das heißt, du hältst die Platte zum Beispiel so, das ist die Glasplatte und das sind die Nägel. Wegen Gewicht fallen die jetzt alle nach unten, die sind gleichmäßig. Legst du deine Hand in diese Nägel rein, dann hinterlässt du einen Abdruck. Du hinterlässt einen Abdruck in diesen Nägeln drin. Und du hast einen dreidimensionalen Abdruck von deiner Hand. Kennt ihr das? Oder ein anderes Beispiel. Ich nehme irgendeinen Bruder und gipse ihn ein. Ich nehme Gips und mache seinen ganzen Körper voller Gips. Und wenn er dann irgendwann schreit, weil er nicht mehr atmen kann, sage ich, okay, mache ich dir noch ein Loch in deinen Mund, meinetwegen. Auf jeden Fall, wenn er getrocknet ist, halbiere ich ihn, mache ich ihn so auseinander, dass eben möglichst gut funktioniert. Und nachher mache ich das Gips zusammen und schon habe ich wieder eine dreidimensionale Figur. Richtig? Frage, wo hat jemand jetzt etwas versucht zu erschaffen wie Schöpfung Allahs? Nicht. Hat nicht. Ich hab Gips genommen und gedrückt auf die ganzen Konturen seines Körpers, auf seine Augen so. Das heißt, ich habe möglichst versucht, dieses Gips abzudrücken, wie es in der Wirklichkeit ist. Ja? Aber nicht, indem ich durch eine künstlerische Fähigkeit das Bild ausgebaut habe, sondern indem ich einfach etwas genommen habe, was vorhanden ist, und habe es wiederum abgebildet, wie es ist. Ja? Das heißt, auch hier ist die künstlerische Fähigkeit überhaupt nicht vorhanden. Ja? Und diese Sache kennt man auch aus der Zahnmedizin. Vielleicht hören ja uns Zahnmediziner zu. Das ist natürlich jetzt ein Beispiel, wo es nicht um Lebewesen geht, muss man dazu sagen. Ja? Da macht man auch nichts anderes, wenn man lernt am Anfang, wie ein Zahn aussieht. Da nimmt man Wachs und schnitzt sich einen Zahn, genau wie er in echt sein soll. Dieser Wachszahn macht man dann in Kunststoff und bettet ihn in Kunststoff ein. Überall Kunststoffraum, da innen ist dann der Wachszahn. Dann erhitzt man das. Das Wachs natürlich schmilzt und geht weg. Innen drin bleibt ein Hohlraum, der so aussieht wie ein Zahn. Darin macht man flüssiges Metall und dann macht man den Kunststoff weg und man hat seinen Zahn. Okay? Und jetzt diese Sache. Wo hat jemand was versucht zu erschaffen? Am Anfang. Beim Schnitzen des Zahns. Ja? Aber nicht beim Gießen in die Form, die schon vorhanden ist. Und das ist das Beispiel, was ich eben verständlich machen wollte. Wallahu ta'ala a'lam. Also man kann da gerne anderer Meinung sein, aber dieses Argument zu bringen, wenn man ein paar Knopfdruck dann etwas nachmachen könnte, wie eine richtige Statue, als Argument zu bringen dafür, dass Fotos verboten sind, weil man ja auch nur auf den Knopf drückt, das ist also in der Hinsicht schwach. Wallahu ta'ala a'lam. Und natürlich, was, liebe Hüster, für Videokameras gilt, für Fotos gilt, gilt auch für Videokameras, das gleiche. Ja? Weil die Videokameras sind nichts anderes als Fotos. Der Mensch kann, wenn ich mich richtig entsinne, so ich glaube weniger als 24 Bilder oder vielleicht maximal 24 Bilder pro Sekunde voneinander unterscheiden. Und danach, wenn es mehr sind, dann nimmt er das als flüssige Bewegung dar. Und deswegen im Fernsehen, das sind auch alles nur Bilder, die du siehst. Nur die kommen so schnell hintereinander, dass du denkst, dass es eine Bewegung ist. Also wenn ich jetzt 30 Bilder pro Sekunde ablaufen lasse, dann wirst du nicht mehr erkennen, dass es Bilder gewesen sind. Aber wenn ich 5 Bilder pro Sekunde mache, 1, 2, 3, 4, 5, dann wirst du die Bilder sehr schön erkennen können mit deinem Auge. Ansonsten kannst du sie nicht mehr erkennen. Das heißt, es ist etwas für die, also ich sehe keinen großen Sinn darin, dass man Kameras erlaubt, Videokameras erlaubt und Fotos verbietet, was manche Gelehrte gemacht haben. Manche Gelehrte sind diese Ansicht. Wallahu a'lam. Natürlich, liebe Geschwister, kommt es sehr darauf an, was man mit diesen Sachen macht. wenn wir ihm gesagt haben, die Sache an sich ist Mubah, kommt es auf die Absicht an. Was machst du mit der Sache? Fotografierst du, filmst du etwas, was Haram ist, wie zum Beispiel Mord, und machst es auch noch ins Fernsehen, oder stellst es auch da und verbreitest dadurch Gewalt, das ist Haram, zweifellos. Ja? Aber machst du dadurch etwas, was Mubah ist, wie zum Beispiel bildest du Fotos ab von Tieren, die ein Biologe kennen muss, weil er sie im Buch lernen muss, um zu unterscheiden. Es gibt wie Fischer, die Fischer in Deutschland, wenn sie einen Fischerschein machen wollen, dann müssen sie verschiedene Fischarten kennen. Okay? Damit sie nämlich nicht Fische angeln, die entweder giftig sind, oder Fische angeln, die unter Naturschutz stehen oder weiß nicht was. Ja? Da ist es auch sehr sinnvoll, diese Fotos zu machen, weil man kann nicht mit dem Lehrling zum Fluss gehen und jeden Fisch einmal angeln, um ihm beizubringen, wie diese, welche Fische da erlaubt sind und welche nicht zu angeln. Ja. Warum es erlaubt ist, also jetzt haben wir gesagt, verboten ist es, Statuen herzustellen von Dingen, die eine Seele haben, und Bilder zu zeichnen von Dingen, die eine Seele haben. Das haben wir jetzt als Zusammenfassung gesagt. Warum geht es nur um Sachen, die eine Seele haben? Manche Ulama, wie unter ihnen Mujahid ibn Jabr, rahimahullah ta'ala, der große Tafsir-Gelehrte und Schüler von Ibn Abbas, war der Ansicht, dass es auch um Dinge geht, die keine Seele haben, wie zum Beispiel Bäume und Pflanzen. Und die Mehrheit der Ulama sagt, nein, es geht nur um Sachen, die eine Seele haben. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala im Hadith Qudsi sagt, Ahyu ma khalaqtum, macht lebendig, was ihr erschaffen habt. Ja? Und das bezieht sich zweifellos auf Dinge, die Haya haben, die ein Leben haben, das heißt, die eine Seele haben. Und manche argumentieren und sagen, ja, wieso das denn? Am Ende, Allah sagt doch im Hadith, so sollen sie doch ein Korn erschaffen. Das ist eine Herausforderung. Darum geht es nicht. Es geht nur darum zu sagen, ihr wollt einen Menschen nachbilden, versucht doch erstmal eine Ameise zu machen. Wenn ihr das nicht könnt, dann versucht doch etwas zu machen, was nicht mal eine Seele hat. Nicht mal das werdet ihr können. Okay? Aber das ist inshallah ta'ala halal nach dem Ansicht der Mehrheit der Ulama. Al-Bukhari Muslim beliefert einen weiteren Hadith über Aisha radiallahu anha, in dem sie sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يطاهئون بخلق الله. Diejenigen Menschen, die am jüngsten Tag am strengsten bestraft werden, sind diejenigen, die die Schöpfung Allahs nachahmen wollen. Ich glaube, dieser Hadith ist eindeutig zu sehen, dass es eine der großen Sünden ist. Ebenfalls überliefern sie über Abdullah ibn Abbas, also Bukhari Muslim, er sagte, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. Der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte, jeder Bildhauer ist in der Hölle. Jeder Bildmacher ist in der Hölle. Aber die Erklärung für Bildmacher haben wir gesagt, was davon gemeint ist und was davon nicht gemeint ist. Am jüngsten Tag, heißt es, wird für jedes Bild, was er gemacht hat, wird Allah subhanahu wa ta'ala eine Seele erschaffen, durch die er bestraft wird. Das heißt, er hat versucht, irgendeinen Menschen zu machen. Allah subhanahu wa ta'ala erschafft eine Seele zu diesem Menschen, den er versucht hat zu machen. Und diese Seele wird ihn in der Hölle, in Jahannam heißt es wortwörtlich, bestrafen werden. Der Ausdruck des Propheten sallallahu alaihi wasallam, jeder Bildhauer, jeder Bildhersteller ist in der Hölle. Was bedeutet das? Das bedeutet, bei Ahl Sunnah wal Jama'ah, dass er in der Hölle ist, solange Allah subhanahu wa ta'ala ihn in der Hölle haben will. Ansonsten, wenn er ein Muwahhid war, wenn er ein Muslim war, dann bleibt er nur so lange darin, wie er eben Allah subhanahu wa ta'ala es für richtig hält, dass er bestraft wird. Und dann geht er raus, ins Paradies. Bei Al-Mu'tazil und Al-Khawarij ist hiermit gemeint, dass die Person ewig in der Hölle bleibt, weil sie ihn ja im Jenseits, jemand der große Sünden begeht, im Jenseits betrachten sie ihn als einen Kafir, der ewig in der Hölle bleibt. Warum? Weil sie eben nur Teile der Hadithe betrachten. Also sie betrachten diesen Hadith und lassen die anderen Hadithe weg. Und Ahlus-Sunnah Jama'a, sie betrachten alle Hadithe insgesamt. Das ist immer das Problem bei den Sekten. Na, ebenso überliefert wird über bei Bukhari, wir mussten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man sawwara suratan fi dunya kulli fa an yanfukha fiha ruh wa laysa binafikh. Wer in diesseits ein Bild macht, so wird von ihm yawm al-qiyama verlangt werden, dass er darin eine Seele einhaucht, und er wird dazu nicht imstande sein. Und Muslim überliefert über Abu al-Hayyaj, er sagte, Ali radiallahu anhu sagte zu mir, ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagte zu Abu al-Hayyaj, soll ich dich nicht hinaussenden aus dem gleichen Grund, wegen dem der Prophet, wegen dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mich auch hinausgesandt hat? Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Ali ibn Abi Talib in den Jemen geschickt, ja? Nach der Schlacht von Hunain, nachdem die Beute verteilt worden ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib in den Jemen geschickt. Und dann kam er zurück, zur Abschiedspilgerfahrt und hat mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hajj gemacht. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schickte Ali ibn Abi Talib, natürlich um den Leuten den Islam zu lehren und so, aber unter anderem, dass er kein Bild lassen soll, es sei denn, er vernichtet es. Das heißt, jedes Bild, was er sieht, soll er vernichten, verwischen, wie auch immer, zerstören. Und jedes Grab, das erhöht ist, soll er wieder den Boden gleich machen. Und wie kann man Bilder verwischen und so? Das geht einfach, kommt auf das Bild an. Ja, wenn es eine Statue ist, reicht es, dass man den Kopf abmacht. Und wenn es ein Bild ist, dann reicht es, dass man eben das Bild so verunstaltet, dass man es nicht mehr als Bild erkennen kann, indem man es zum Beispiel zerreißt oder wie auch immer. Ja? Oder wenn es sich um Wasserfarben handelt, indem man einfach die Wasserfarben übermalt und das wegmacht. Ja? Je nachdem, was eben für ein Bild ist. Und jedes erhöhte Grab sollte er auch den Boden gleich machen. Das ist zum Beispiel wie diese Mausoleen, diese Mausoleen, die gebaut werden über den Gräbern, eine im Islam absolut verbotene Sache, auch wenn sie, wie ich gehört habe, in den meisten muslimischen Ländern solche Sachen gemacht werden, und wenn es nur ist, Sachen wie Grabsteine drauf tun oder Lampen, all die Sachen sind absolut verboten. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, la'ana al-muttakhidin, der Gesandte als verfluchte al-muttakhidin alaiha al-masajid was-suruj. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat diejenigen verflucht, die auf die Gräber Moscheen bauen und diejenigen, die Lampen auf die Moscheen setzen. Und all dies gehört zur Jahiliyyah, da kannst du wirklich sehen den Zustand von vielen Muslimen heutzutage noch, ja? Und wo man wirklich anfangen muss, wenn man den Leuten den Islam beibringen will. Man fängt beim Tauhid an, einfach, so ganz einfach. Ja. Deswegen befinden wir uns auch hier. Und das gehört zu den großen Sünden. Und die Gründe dafür sind ganz einfach, weil es zu Schirk führt und geführt hat und immer führt. Und weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es verboten hat. Damit keiner sagt, ja, ich mache das nicht, weil ich diesen Grabesbewohner anbeten will. Das mag zwar auf dich zutreffen, aber trifft nicht auf alle Menschen zu. Wie dem auch sei, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat es verboten. Und das ist eine Sache, müssen wir verstehen, liebe Geschwister. Wenn etwas haram ist, dann muss es nicht nach deinen Vorstellungen verboten sein. Also du verstehst, du, zum Beispiel Zinsen nehmen und geben ist haram. Allah hat die Zinsen verboten im Koran. Jetzt muss es nicht nach deiner Vorstellung die Grenzen setzen. Also die Grenzen, die Allah gesetzt hat und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sind eben diejenigen, die Gelehrten im Fiqh uns verdeutlicht haben. Wenn sie sprechen von Riba al-Fadl und Riba al-Nasi'a und sie sagen, was für Arten es gibt von Produkten, wo es Zinsen gibt. und was diese Form, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen bei einem Handel, damit eben Zinsen nicht damit involviert sind. Da kommst du nicht und sagst, ja, aber das macht doch nichts, wenn ich das einmal mache. Ja, die Sache ist einfach so: Wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas verbietet, dann verbietet er es und er setzt die Grenzen und sagt dir, was erlaubt ist, was verboten ist. Nicht du. Weil einer der Ilal oder einer der Hikam, warum Allah etwas verbietet, ist, damit er sieht, wer hält sich daran und wer hält sich nicht daran. Allah hat kein Problem damit, den Zins abzuschaffen. Ja? Allah kann das. Aber er will sehen, wer hält sich daran und wer hält sich nicht daran an seine Gesetze. Und er will sehen, auch die Grenzen, die er setzt, wer hält sich daran, wer nicht. Viele Menschen halten sich nicht daran, sondern sie halten sich lieber an ihre angebliche Vernunft. Sie sagen, das ist kein Problem. Wie soll man denn sonst heutzutage ein Objekt kaufen, wenn man nicht Kredit aufnehmen kann? Und wem schadet das schon? Die Bank ist einverstanden, ich bin auch einverstanden. Warum ist es dann verboten? Ja, das ist das Problem. Du setzt dir deine eigenen Grenzen. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Grenzen selbst gesetzt. Wir wissen, dass zweifellos der Grund oder einer der Gründe, warum das Schauen auf fremden Frauen verboten ist, das Anfassen von fremden Frauen verboten ist, das Alleine sein mit fremden Frauen verboten ist, ist zweifellos, weil es alles am Endeffekt zu Zina führen kann. Tayyib. Jetzt kommt einer und sagt, ja, aber diese Person kenne ich und wir haben niemals etwas Schlechtes im Sinne und so. Es ist nicht deine Sache. Dich geht das, warum setzt du dir selbst die Grenzen? Allah subhanahu wa ta'ala, einer der Gründe, warum er die Sachen verboten hat, mag das sein. Und der zweite Grund ist aber immer, er will sehen, wer hält sich daran und wer hält sich nicht daran. Ja. Also wie gesagt, wenn etwas haram ist, dann ist es nicht dein Job, die Grenzen dafür festzusetzen, sondern dein Job ist, das umzusetzen, was Allah von dir verlangt hat. Wa alaikum salam. Ja. Das ist das erste Kapitel für heute. Alhamdulillah. Und jetzt machen wir ein paar Minuten Pause. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Fragen zu diesem Thema. Und dann machen wir inshallah weiter. Barakallahu fikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wir kommen zu einem weiteren und letzten Kapitel für heute. Auf Arabisch. Babun ma ja'a fi kathrati al-Halif. Es geht darum, dass jemand viel schwört. Dass jemand viel schwört. Was hat das Thema mit At-Tawhid zu tun? In einer Hinsicht, das Schwören darf nur bei Allah subhanahu wa ta'ala sein und eine seiner Eigenschaften. Aber das ist hier weniger gemeint. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Sondern hier ist gemeint, dass man, wenn man, viel schwört, dann weist es darauf hin, dass die Person Allah subhanahu wa ta'ala nicht so sehr verherrlicht. Weil wenn das Schwören bei dir keinen Wert mehr hat, und man schwört dabei was? Man beschwört bei etwas Gewaltigem. Man darf nur schwören bei dem Gewaltigsten überhaupt, bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn das für dich ein alltägliches Brot ist, dann hat das für dich keinen Wert mehr, dass du bei Allah subhanahu wa ta'ala schwörst. Und deswegen gehört es zum vollkommenen Tawhid, dass man zu richtigen Zeitpunkt schwört und auf die richtige Weise. Aber das Schwören an sich kann sein, es ist haram, kann sein, es ist makruh, kann sein, es ist mubah, kann sein, es ist eine Sunna und kann sein, es ist fard. Kann alles sein. Ja? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch öfter geschworen und gerade wenn er zum Beispiel gefragt worden ist, bist du wirklich Allahs Gesandter und von ihm geschickt zu den Menschen, dann sagt er, ja, ich schwöre bei Allah, dass es so ist es. Ja? Also es gibt Stellen, bei denen man es muss. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, das ist das erste Unterkapitel, wahfadhu aymanakum. Das heißt, bewahrt eure Schwüre. Bewahrt eure Schwüre oder achtet auf eure Schwüre. Was bedeutet das? Achtet auf eure Schwüre. Naja, es kann drei Aspekte beinhalten. Es kann bedeuten, schwört nicht zu viel. achtet auf eure Schwüre. Schwört nicht so viel. Zweitens, achtet auf eure Schwüre. Das heißt, wenn ihr geschworen habt, dann brecht euren Schwur nicht. Da achtest du auf deinen Schwur. Drittens, achtet auf eure Schwüre. Wenn ihr nämlich gebrochen habt, sollt ihr eure Sühneleistung machen. Kafara. Ja. All diese drei Bedeutungen können auf diese Ayah zutreffen. Und es gibt einen schönen Grundsatz, den kann man sich merken. Wenn in einer Ayah Allah subhanahu wa ta'ala etwas sagt, und man kann es auf verschiedene Arten und Weisen verstehen, und die schließen sich gegenseitig nicht aus, und wir haben keinen Beweis, dass die eine Bedeutung eher gemeint sein soll als die andere, dann sind alle Bedeutungen damit gemeint. Hiermit, es gibt verschiedene Arten zu schwören. Das ist aber ein Thema des Al-Fiqh, weniger jetzt als hier im Tawhid. Und deswegen möchte ich nur sporadisch darauf hinweisen. Es gibt Schwüre, bei denen man Sühneleistung machen muss. Es gibt Schwüre, wenn man sie macht, bei denen braucht man keine Sühneleistung machen. Zum Beispiel, schwört und aber den Schwur gar nicht meint. Also im Arabischen ist es so, dass die Leute, wenn sie sprechen, sie sagen sehr oft bei Allah, also Wallah, aber sie meinen das gar nicht. Ja, das ist einfach nur eine Art Redewendung geworden. Und ich weiß nicht, das ist auch in anderen Sprachen so, bei euch so. Ja, das heißt, wenn eine Person den Schwur gar nicht gemeint hat, dann gilt der Schwur auch nicht. Ja. Und Allah sagt das ausdrücklich im Koran: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم in Surat al-Ma'ida, Vers 89. Könnt ihr das nachschlagen, und auch in Surat al-Baqarah gibt es das. Ja. Ansonsten, der Beweis dafür, also wir haben gesagt, wie achtet man auf seinen Schwur? Indem man nicht zu viel schwört, indem man, wenn man schwört, nicht den Schwur bricht, indem man, wenn man den Schwur gebrochen hat, die Kafara macht, richtig? Aber die Sache ist relativ. Wie ich gesagt habe, schwört nicht so viel, das kommt drauf an. Wann man schwört, manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. Wenn man geschworen hat, soll man seinen Schwur nicht brechen, richtig? Gilt das immer? Nein. Es gibt Fälle, wo man seinen Schwur brechen soll, wo es eine Sunna ist. Es kann sogar Wajib sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. Das heißt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn du etwas geschworen hast, und dann findest du heraus, dass es doch besser wäre, was anderes zu tun, als das, was du geschworen hast, dann mache deine Sühneleistung und mach das, was besser ist. Beispiel dafür: Jemand hat geschworen, dass er niemals mehr mit der Person XY reden will. Niemals. Er sagt, ich schwöre, ich werde mit der Person nie wieder reden. Aufgrund von Sünden, die er begangen hat, in seinem Zorn hat er das gesagt. Auf jeden Fall, irgendwann merkt er, es wäre für die Da'wah doch viel besser. Weil er hat nämlich keinen Gelehrten vorgefragt. Jetzt nachher fragt der Gelehrte sagt ihm dann, das hättest du nicht tun sollen. Und dann sagt er, okay, wenn der Gelehrte sagt, ich soll doch mit der Person wieder Kontakt aufnehmen, dann macht er seine Sühneleistung und dann redet er wieder mit der Person. Und das ist ein ausdrücklicher Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Ihr seht, öfter befinden wir Bukhari und Muslim. Also das sind ganz interessante Bücher, da kann man sehr viel draus lernen. Und wenn man dann Sühneleisten machen muss, dann wäre es nur als Hinweis darauf, nicht fasten. Man soll denken, fasten. Nein, bei Sühneleistung muss man entweder einen Sklaven befreien, wenn das nicht möglich ist. Man muss entweder einen Sklaven befreien oder man speist 10 arme Menschen oder man kauft ihnen 10 armen Menschen Kleidung. Eine von den drei Sachen darfst du machen, wie du möchtest. Such dir aus, was du willst. Ja? Und sollte alle diese drei nicht möglich sein, könntest du die alle drei nicht machen, dann darfst du 3 Tage fasten und deine Sühneleistung machen. Wenn du erst fastest, dann hast du genau das Gegenteil gemacht von der Eier, und dann musst du das einfach gerade nochmal machen. Das heißt, musst du trotzdem, musst du trotzdem die Sühneleistung noch einmal machen, weil das Fasten gilt dann nicht. Und diese drei Tage, die man fastet, ist besser, man macht sie hintereinander aufgrund einer Qira'a von Ibn Mas'ud, radiallahu anhu arda. Ja, so, das haben wir erwähnt. Dann sagte Abu Huraira, radiallahu anhu, Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Al-Halifu manfaqatun lis-sil'a, mamhaqatun lil-kasb. Bukhari und Muslim wieder haben uns ein Hadith überliefert. Ihr seht interessanterweise, das Kitab al-Tawhid, das ist besteht aus was? Aus Ayat und Hadith. Und die Hadithe, 99% davon, ohne dass ihr die Zahl jetzt beim Wort nimmt, sind alles sahih. Und der größte Teil davon ist entweder aus Bukhari oder Muslim. Ja? Und damit wir sehen, was das Buch an sich ist. Das meiste, was wir sagen, ist die Erläuterung. Ich erzähle euch immer den Hadith, die Ayah, das steht was im Originalbuch. Und was ich dann erkläre, ist die Erläuterung dazu. Ja. Das heißt, der Prophet sagte, zu schwören fördert den Verkauf der Ware. Zu schwören fördert den Verkauf der Ware, ist allerdings für den Erwerb zerstörerisch. Gemeint ist ganz einfach, wenn jemand immer schwört beim Verkaufen und sagt, zum Beispiel, ist diese Qualität gut, sagst du, Wallahi, das ist die beste Qualität, die es gibt. Das überzeugt den Kunden und deswegen führt es dazu, dass der Kunde kauft. Also das heißt, dein Geschäft floriert, dein Geschäft. Ja. Allerdings ist dieses Schwören zerstörerisch für deinen Erwerb. Was heißt zerstörerisch für deinen Erwerb? Gemeint ist, du kannst zwar ein paar Euros dadurch einnehmen, allerdings Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er will, zerstört er dir dieses Geld durch irgendeine Art, wie er will. Indem er zum Beispiel deinem Kind eine Krankheit gibt, wodurch du dein ganzes Geld daran investierst, dann hast du von diesem gar nichts gehabt. Oder es anders zerstört, durch richtige Gewalt. Oder kann sein, Allah subhanahu wa ta'ala auch nimmt den Segen weg, was ist zweifellos nicht weit hergeholt ist. Das heißt, diese Arten kann beinhaltet. Ebenfalls sagte Salman, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Ushaymitun zan wa 'ailun mustakbir wa rajulun ja'ala Allah bida'atahu la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi'u illa bi yaminihi." Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in diesem Hadith: Es gibt drei Arten von Menschen, zu denen Allah nicht sprechen wird. Und er wird sie auch nicht reinigen, läutern, und sie werden eine schmerzhafte Strafe bekommen. Der schwarz-weißhaarige, der Zina begeht, der Arme, der überheblich ist, und derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala zu seiner Ware gemacht hat. Immer wenn er kauft, schwört er, und immer wenn er verkauft, schwört er. Und das ist natürlich der entscheidende Teil, der letzte Teil, den wir, aber trotzdem versuchen wir auch den Rest zu verstehen. Erstens einmal, es gibt drei Gruppen von Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala am Yom al-Qiyamah nicht ansprechen wird. Was heißt das? Das heißt, die anderen wird er ansprechen, richtig? Ja. Das heißt, also, was wir aus dem Hadith lernen wollen, ist, Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Das ist eine Eigenschaft Allahs. Und es gibt unglaublich viele Hadithe, in denen Allah subhanahu wa ta'ala sich das Sprechen, oder der Prophet subhanahu wa ta'ala, Allah das Sprechen zuschreibt. Ganz einfach nach der Aqida von Ahl al-Sunnah al-Jama'a. Allah subhanahu wa ta'ala spricht auf eine Art und Weise, die er weiß genau wie, wir wissen nicht wie. Und wir glauben, dass es tatsächlich so der Fall ist und dass man ihn hören kann, wenn er spricht und so weiter und so fort. Ohne dass wir denken, dass Allah so spricht wie ein Mensch. Drei Gruppen. Die erste ist diejenige, und sie werden schmerzhaft, Allah wird sie nicht rein sprechen, seelisch sprechen sozusagen, und sie werden schmerzhafte Strafe bekommen. Der schwarz-weißhaarige, der Sinner begeht. Damit ist gemeint, jemand, der schon älter geworden ist. Muss nichts. Ja? Jemand, der älter geworden ist, schon anfängt, weiße oder graue Haare zu bekommen und Zina begeht. Warum? Weil der Jugendliche, der Zina begeht, da gibt es noch einen Grund dafür. Das heißt, er hat ein starkes Verlangen und wenn er Zina begeht, isst, der sind natürlich haram und nicht zu rechtfertigen, aber es gibt einen Grund, warum er das gemacht hat, weil er sich selbst vielleicht nicht unter Kontrolle hatte. Aber jemand, der dieses Bedürfnis eigentlich nicht mehr hat, oder besser gesagt, darum geht's ja, er hat dieses Bedürfnis nicht mehr und begeht diese Sünde trotzdem, das weist darauf hin, dass er ein unglaublich schwarzes Herz haben muss, weil er hat, obwohl er das Verlangen nach dieser Haram-Sache nicht hat, sagt er, ich mache es aber trotzdem, obwohl es Haram ist. Verstanden? Anderes Beispiel, jemand, der in einer Notlage, eine Person, die Zinsen nimmt und sagt, also, dieses Haus, ich brauche ein Haus zum Wohnen und auf Dauer ist das billiger und so, er macht das zum Beispiel, okay? Und eine andere Person, die schon ein Haus hat und die jetzt nur ein Haus, zweites Haus kauft, damit sie zum Beispiel damit weiter Handel treibt und finanziert es wieder durch einen Kredit. Beides ist haram, zweifellos. Aber eine Person, die nicht einmal das Bedürfnis danach hat, die ist reich genug, macht trotzdem ein Zinsgeschäft, das weist darauf hin, dass es ihm völlig egal ist, das, was, das Allah verboten hat. Ja? Ja, also das ist der entscheidende Punkt. Wenn er ein bisschen Iman im Herzen hat, dann kann es sein, dass seine Shahwa, sein Bedürfnis nach dieser Haram-Sache größer ist als sein Iman. Das kann sein. Ja? Aber wenn er überhaupt kein Bedürfnis hat, was bringt ihn dann dazu, dass der Iman ihn nicht kontrolliert? Wahrscheinlich die Tatsache, dass kein Iman vorhanden ist. Oder sehr wenig jemand vorhanden ist, und dass dieser Wunsch danach zu sündigen größer ist als, subhanallah, sein Iman in seinem Herzen. Genauso der Arme, der überheblich ist, der arme Überhebliche, weil normalerweise, wer ist überheblich? Jemand, der reich ist, okay? Überheblich anderen Menschen gegenüber und sagt, ich habe das bessere Auto als du. Aber wenn jemand arm ist und auch noch überheblich ist, das ist eine Katastrophe. Das heißt, das weist wieder darauf hin, dass in seinem Herzen also vieles kaputt sein muss. Und jetzt kommt der entscheidende Teil, jemand, der Allah zu seiner eigenen Ware macht. Das heißt, Allah ist seine Ware. Gemeint ist, immer wenn er kauft, verkauft, immer sagt er, Wallah, Wallah, Wallah, Wallah. Das heißt, er schwört immer bei Allah. Er will die Ware nur verkaufen, ihm ist wurscht wie, er nutzt Allah subhanahu wa ta'ala seinen Namen dazu aus, diese Ware zu verkaufen. At-Tabarani, rahimahullah ta'ala, hat diesen Hadith überliefert, und der Autor, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, sagte, der Sanad ist davon sahih, wallahu ta'ala a'lam. Dann gibt es einen weiteren Hadith von Imran ibn Husayn, rahimahullah ta'ala, radiallahu anhu, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, die Besten meiner Umma sind die Leute meiner Generation und dann die danach und dann die danach. Imran sagte, ich weiß nicht, hat er drei Generationen danach erwähnt oder zwei? Und dann sagt er, ich lese ja gerade schon den deutschen Teil vor, ne? Na egal. Dann sagt er, und hiernach werden Leute kommen, sie bezeugen, obwohl nicht von ihnen verlangt worden ist, Zeuge auszusagen. Und sie betrügen, und man vertraut ihnen nichts an. Und sie versprechen, halten es aber nicht, und es wird unter ihnen Fettleibigkeit auftreten. Noch einmal, dieser Hadith. Liebe Geschwister, Imran ibn Husayn radiallahu anhu sagte, die Besten meiner Umma sind die Leute meiner Generation. Gemeint sind die besten Menschen, sind die Menschen zur Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Muslime dort. Dann die danach, das sind die Tabi'in. Und dann die danach, das sind die Atba'a Tabi'in, das heißt die Generation, die nach den Tabi'in kam. Da sagte Imran, ich weiß nicht, hat er das zwei- oder dreimal gesagt? Die bekannte Version ist, dass es zweimal gesagt hat. Weil das sind dann drei Generationen. Sahaba, Tabi'in und Atba'a Tabi'in. Wallahu a'lam. Und dann sagt er, und das ist übrigens, das sind die ersten drei Generationen, die man nennt, wenn man sagt, As-Salaf As-Salih. As-Salaf As-Salih, die rechtschaffenen Salaf, Salaf auf Arabisch etwas, was vergangen ist, okay? Salafa ist etwas, was vergangen ist. Und man meint damit eben die Leute dieser ersten drei Generationen. Dann sagt er, und danach werden Leute kommen, sie bezeugen, obwohl man nicht von ihnen verlangt hat zu bezeugen. Und sie betrügen, obwohl man, und ihnen wird nicht anvertraut. Was heißt, sie bezeugen, obwohl man nicht von ihnen verlangt hat zu bezeugen? Gemeint ist, wallahu a'lam, es gibt verschiedene Auslegungen dazu, aber eine der klarsten Auslegungen ist, sie bezeugen, sie gehen zu Gericht oder sie gehen irgendwo hin und sagen, ich habe das und das gesehen und machen eine Zeugenaussage und lügen dabei. Und sie lügen dabei. Man hat sie nicht einmal gefragt, aber sie haben ja diese schlechte Absicht, sie möchten ja dafür sorgen, dass jemand sein Recht nicht bekommt und dass irgendjemand ungerecht behandelt wird. Deswegen gehen sie hin, obwohl sie nicht mal gefragt worden sind und sagen, machen ihre Zeugenaussage. Ja? Und das gehört zu den größten der großen Sünden. Das steht nicht im Widerspruch eben zur Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte: "Ala ukhbirukum bi khayri ash-shuhada alladhi ya'ti bi shahadati qabla an yus'alaha." Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: "Soll ich euch verkünden, wer die besten Zeugen sind? Soll ich euch verkünden, wer die besten Zeugen sind?" Dann sagte er: "Das ist derjenige, der die Zeugenaussage macht, noch bevor man ihn dazu auffordert." Ja, und das ist nach ausländischen Bedeutung offenkundig, ist das direkt der Widerspruch zu dem ersten Hadith. Sie sagen aus, obwohl gar nicht von ihr verlangt worden ist. Nein. Die Antwort ist ganz einfach, es kommt darauf an. Wie gesagt, erste Antwort war, gemeint ist im ersten Hadith, sie machen eine Zeugenaussage und lügen dabei. Und dann steht es schon nicht im Widerspruch mehr mit dem ersten und zweiten. Die zweite Auslegung ist, manche Ulama haben gesagt, es kommt darauf an, in welcher Sache man aussagt. Wenn du, wal'iyadu billah, jemanden siehst, dass er Alkohol getrunken hat, und dann gehst du zum muslimischen Richter und verpetzt ihn, sage ich mal, ja, das geht dich nichts an. Das ist nicht dein Job. Das sollst du nicht machen. Hilf lieber ihm, mach Dawah mit ihm, mach Dua für ihn, hilf ihm davon abzukommen. Aber das ist nicht deine Aufgabe, das zu machen. Das ist eine verpönte Sache. Ja. Aber andersherum, das heißt, hier geht es um die Rechte Allahs. Andersherum, wenn es um die Rechte der Menschen geht, du hast einen Unfall mitgekriegt und du weißt ganz genau, wer schuldig ist und du machst die Aussage, weil du es selbst gesehen hast, dadurch sorgst du dafür, dass ein Mensch sein Recht bekommt und dass jemand ungerecht behandelt wird. Das ist eine gute Art, Aussagen zu machen. Also das sind die. Und dann sie versprechen und halten ihr Versprechen nicht und es taucht unter ihnen Fettleibigkeit auf. Die Fettleibigkeit, liebe Geschwister, kann natürlich mehrere Ursachen haben. Uns interessiert nicht die Fettleibigkeit, die aufgrund von Elephantitis auftaucht, das heißt nicht aufgrund von irgendwelcher Krankheit, sondern uns interessiert die Fettleibigkeit im Sinne von, dass die Menschen nur noch auf ihr Essen achten, auf ihr Trinken achten, sich nur noch um ihr Diesseits kümmern und dadurch immer fetter werden und nur noch Diäten machen müssen und so weiter und so fort. Ja? Das ist die das ist das, was im Hadith hier gemeint ist. Fettleibigkeit. Es geht nur noch um Dunya. Was essen wir heute? Was essen wir morgen? Und das heißt, das Wichtigste im Leben ist das Essen. Und dann, als inshallah letzten Hadith, von Abdullah ibn Mas'ud, der Hadith, den ich gerade vorgelesen habe, der ist bei Bukhari auch, ja, und bei Muslim. Jetzt kommt als letzter Hadith, von Ab ibn Mas'ud radiallahu anhu, er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die besten Menschen sind die Menschen meiner Generation und dann die danach und dann die danach und danach wird es ein Volk geben, also auf Arabisch, ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. Dann werden Leute kommen, die noch bevor sie schwören, bezeugen und noch bevor sie bezeugen, schwören. Gemeint ist, für sie spielt es keine Rolle, das hat alle für sie keinen Wert. Wenn man von ihnen verlangt zu bezeugen, sagen sie, ich bezeuge bei Allah und schwöre dazu. Oder wenn man von ihnen verlangt zu schwören, sagen sie, ich schwöre bei Allah und bezeuge auch noch dazu. Das heißt, die Sache hat für sie keinen Wert mehr, sie sind sich nicht bewusst, wie gefährlich es ist, etwas zu bezeugen und zu schwören bei Allah subhanahu wa ta'ala und dabei zu lügen. Ihr wisst, dass es so eine schlimme Sünde ist, dass einige Ulama sagen, dafür gibt es keine Sühneleistung. Kafara gibt, warum? Weil, was ist der Sinn einer Sühneleistung? Der Sinn der Sühneleistung ist, wenn jemand eine Sünde begangen hat und ich sage ihm, mach das und das, diese Sühneleistung, dann erwartet er, dass nachher seine Sünde weg ist, oder nicht? Wofür hat er das dann gemacht? Wenn du bei Hajj gewesen bist und du hast irgendeine Sache gemacht, wofür du ein Opfer bringen musst, dann bringst du dein Opfer und hast danach kein schlechtes Gewissen mehr. Wenn man dir jetzt noch sagt, deine Sünde ist immer noch da, dann sagst du dir, wofür habe ich das Opfer gemacht? Okay? Beim Schwören, wenn wir den Leuten sagen, zum Beispiel, wenn jemand schwört, sagt, ich schwöre bei Allah, ich werde nie wieder in das Haus so und so gehen. Und dann geht er in das Haus und sagt, jetzt musst du Sühneleistung machen, Kafara machen. Und dann ist die Sünde weg. Fertig. Dann hat er Qiyamah, wird nicht mit dir abgerechnet wegen dieser Sache. Im Gegenteil, inshallah wird er sogar für belohnt, weil er hat eine Ibadah gemacht. Aber jetzt, eine Person, die schwört, sagt, Wallahi, ich habe eine Person so und so gesehen, dass sie das und das tut. Und er weiß, er lügt dabei. Ja? Wird der Person sagen, ja gut, danach machst du einfach, holst du 10 armen Menschen und speist sie, dann ist das Lügen für ihn kein Problem mehr. Ja? Ja. Das ist, und das ist eben nicht der Fall. Deswegen, die Sühneleistung bringt in seinem Fall nichts, ja? Weil diese Person, ihr droht noch viel größere Strafe. Und eine zweite Auslegung ist, sie haben gesagt, er bezeugt und schwört, weil ihre Zeugnisse, sie haben keinen Wert mehr, weil man ihnen nicht mehr glaubt. Deswegen wird von ihnen verlangt, dass sie noch weiter so dazu schwören sollen. Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah ta'ala, sagt in Bezug auf diese Überlieferung, kanu yadribunana ala shahadati wal ahdi wa nahnu sigar. Ibrahim al-Nakhai sagte, die Leute pflegten uns zu schlagen, damit wir die Zeugenaussage machen, obwohl wir noch klein waren. Diese Überlieferung weist darauf hin, dass eine Person, wenn sie zum Gericht kommt und der Richter verlangt von ihr, dass sie die Aussage machen soll, muss sie die Aussage machen, auch gegen ihren Willen. Und es weist auch darauf hin, dass die Zeugenaussage von Kindern oder von Kleinkindern in bestimmten Fällen akzeptiert werden kann. Und die Gelehrten engen das aber allerdings ein und machen das nicht so, weil Kleinkinder können beeinflusst werden. Ja? So haben die Gelehrten gesagt, grob, wenn Kinder unter sich ihnen irgendwas vorgefallen ist und man die Kinder befragt, noch während sie sich in dieser Situation befinden, ja, dann gilt die Zeugenaussage von den Kindern. Ja? Weil dann sind sie nicht beeinflusst worden, wenn der Richter überzeugt ist, dass die Kinder die Wahrheit sagen, weil sie noch in dieser Situation sind, wo zum Beispiel aus Versehen ein Kind das andere irgendwie verletzt hat oder im schlimmsten Fall sogar schlimmer als dies und die Kinder sind noch im Schockzustand und jetzt fragt jemand die Kinder, was ist passiert, dann kann man davon ausgehen, mit großer Wahrscheinlichkeit, dass sie die Wahrheit sprechen, ja? Wenn nicht sogar mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.